Pfingsturlaub 2017, Audioansichtskarte Nummer 2. Hallo Lara, ich grüße dich aus Spanien und möchte dir erstmal ein Bild geben, wo ich gerade sitze, nämlich auf einer Holzterrasse eines Mobilhomes, das wir dieses Jahr gemietet haben. Und mein Blick geht nach Norden. Wir sind nämlich in der großen Bucht von Escala, eine riesige Bucht mit sehr langem Sandstrand. Den Strand kann ich leider hier nicht sehen, weil noch einige Mobilhomes den Blick versperren, aber hinten sehe ich leichte Bergketten, die sich also Richtung Bucht ziehen. Dort hinten gibt es auch das malerische Dorf Roses. Es gibt eine kleine Ferienappartement-Siedlung, die ich ganz hinten sehen kann. Der Rest ist alles grün, Apfelplantagen und keine Bebauung, keine Hochhäuser, gar nichts. Also wirklich weiter Blick ganz nach hinten. Ja, dann gibt es dieses Jahr noch ein Audio-Souvenir, möglichst passend zu deinem Podcast. Wir sind hier angereist mit dem Auto aus dem Allgäu und haben uns eine Schweiz-Vignette gekauft und haben also den deutlich kürzeren Weg über die Schweiz genommen. Von Dornbirn kommt man rein, St. Gallen, Zürich, Bern, dann deine Stadt und Basel rechts liegen lassen. Bis nach Genf kommt man dann da nach Frankreich rein. Wunderbare Sache, sehr angenehm zu fahren in der Schweiz, Tempo 120 maximal. Die meisten halten sich dran, es gibt keine verrückten Raser. Man kommt sehr zügig durch, ich finde das sehr angenehm. Kurz vor Frankreich nochmal angehalten, Schweizer Schokolade gekauft, mit Euro bezahlt und 4 Franken zurückbekommen. Das heißt, auf der Rückfahrt werden nochmal 4 Franken ausgegeben, um nochmal Schokolade zu kaufen. Liebe Grüße aus Spanien, der Christian, der Oboman.